Die Funktionärinnen in der Landwirtschaft der TVRK bekamen die feierlich gedeckten Geburtstagstafeln. Genosse Kim Jong-sik, der Bang Eson, der Beraterin des Bezirkslandwirtschaftskomitees Nordpyongan und Heldin der Arbeit, und Kim Myung-yeon, der Vorsitzenden des genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebes für Gemüseanbau Changchon im Stadtbezirk Sadong und Heldin der Arbeit, zu ihrem 70. Geburtstag jeweils eine Geburtstagstafel.